Dass nicht nur Print, sondern eben auch Radio wirkt, erfahren zurzeit verstärkt unabhängige Radios, die sich mit rechten Bewegungen beschäftigen. Stefanie Gerrissen mit einem Fall aus Thüringen. Seit 7 Jahren arbeitet Johannes Smettern ehrenamtlich für Radio Frei in Erfurt. Vor knapp einem Jahr führte ihn eine Reportage nach Butla, ein kleines malerisches Dorf an der hessisch-thüringischen Grenze. Wie an vielen Orten werden auch hier auf einen Schlag etwa 50 Flüchtlinge untergebracht. Eine Zerreißprobe für die Dorfgemeinschaft. Smettern konzentriert sich in seiner Reportage auf die Helfer und erzählt ihre Geschichten, wie diese. Eine der Frauen, die den Flüchtlingen geholfen hat, sagt in dem Beitrag, dass Herr Kammler und Co. ihnen nicht das Dorfgemeinschaftshaus anzünden, sondern sie beschreibt die Angst, die sie hatte, als plötzlich diese für sie organisierten Neonazis in dem Dorf auftauchten. Kammler ist ein Name, den man in Thüringen gut kennt. Es handelt sich um den Vorsitzenden der NPD Thüringen, Tobias Kammler. Politisch spielt die NPD zwar kaum noch eine Rolle in Thüringen, aber sie ist auch hier eng vernetzt mit anderen rechtsextremen Organisationen wie der Dritte Weg oder die Identitäre Bewegung. Tobias Kammler sieht sich aber in der Butla-Reportage in einem falschen Zusammenhang. Denn da drinnen wird ja gesagt, dass ich wohl in Butla vor dem Dorfgemeinschaftshaus gestanden hätte und dieses mit mehreren hätte anzünden können oder die noch einen Wachschutz gerufen haben, der eben das verhindert hat, damit wir das Dorfgemeinschaftshaus nicht anzünden können. Und das ist ja schon ein Vorwurf, dass ich einen Mord geplant habe oder einen Landfriedensbruch, schwerer Landfriedensbruch mit schwerer Brandstiftung, und das lasse ich eben nicht auf mir sitzen. Kammler sei nicht einmal in Butla gewesen. Dass er als Kopf einer rechten Partei exemplarisch für etwas steht, vor dem Bürger Angst haben könnten, lässt er nicht gelten. Sein Anwalt hat deshalb Radio Frei eine Unterlassungserklärung und eine Schadenersatzforderung geschickt. Beides lehnt Radio Frei ab. Rechtlich ordnet Tim Staubendahl, der Anwalt von Radio Frei, die umstrittene Passage als Meinungsäußerung eines Dritten ein und nicht etwa als Schmähkritik. Von diesem Bereich sind wir weit, weit entfernt. Eine Tatsachenbehauptung steckt überhaupt nicht in dem wörtlichen Zitat drin, und von einer Schmähkritik sind wir ganz weit entfernt, zumal selbst eine Kritik des Herrn Kammler wirklich nur um die Ecke gedacht erkannt werden könnte. Ist der Beitrag nun rechtmäßig oder nicht? Tobias Kammler klagt zwar nicht, aber er könnte es. Darum strebt Radio Frei eine sogenannte negative Feststellungserklärung an. Ein Gericht soll eindeutig urteilen, ob der Beitrag rechtmäßig ist. Rückenwind kommt durch eine Art unerwartetes Gutachten. Autor Johannes Smettern hat für seine Reportage aus Butla jüngst den Bürgermedienpreis der Landesmedienanstalten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verliehen bekommen. Laut Jury eine herausragende journalistische Leistung. Neben der handwerklichen Kompetenz und der unaufgeregten Art, in der die Gesprächsführung stattfindet, fasziniert dieser Radiobeitrag über die Art und Weise, wie ein hochgradig relevantes politisches Thema auf die Ebene einer Dorfgemeinschaft transportiert wird. Dafür unseren herzlichen Glückwunsch. Der Prozess um die Butla-Reportage ist im Dezember. Die Kosten dafür kann das Erfurter Radio durch eine Spendenkampagne decken. Einen ähnlichen juristischen Streit hatte jüngst auch das Freie Radio Dreieckland aus Freiburg im Breisgau mit einem AfD-Mitglied. Deren Geschäftsführer Michael Menzel sieht darin eine Methode von Rechten. Es dreht sich darum, dass bestimmte Parteien aus dem rechten Spektrum versuchen wollen, die Deutungshoheit, wie sie wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, mit allen Mitteln durchzusetzen. Wenn jemand rassistisch redet, will er nicht als rassistisch wahrgenommen werden und will dann durchsetzen, dass das, was er gesagt hat, eben nicht rassistisch ist. Und versuche das auch gerichtlich durchzusetzen. Zum Teil mit Erfolg. Inzwischen sogar vorsorglich, erzählt Menzel. Immer häufiger bekäme Radio Dreieckland sogar vor bestimmten Veranstaltungen aus dem rechten Spektrum Abmahnungen, damit Berichterstattung entsprechend angepasst würde. Das ist Johannes Smettern und Radio Frei noch nicht passiert, aber eine Masche vermutet auch Smettern. In seiner Berichterstattung fühlt er sich jedenfalls beeinflusst, sagt der 31-Jährige. Selbst wenn dann der Richter unserer Argumentation folgt und es für uns der beste Fall ausgeht, eben dass der Beitrag nicht zu beanstanden ist, selbst dann werde ich noch wahrscheinlich 1-2 Jahre lang irgendwie, immer wenn ich einen Beitrag mache, darüber nachdenken, ob ich dieses Zitat so reinnehme, wie ich mit Namensnennung umgehe und so weiter und so fort. Also das hat schon was verändert, und das wird auch nach dem Gerichtsverfahren nicht anders sein. Im Oktober will sich der Bundeskongress der Freien Radios in Halle mit dem Fall Radio Frei und anderen beschäftigen. Stefanie Gerrissen berichtete aus Erfurt.